Man kann es kaum ein Haus nennen. Es hat nur die eine Tür und die wird sehr selten geöffnet. Niemand geht ein und aus, mit Ausnahme des unheimlichen Helden meines nächtlichen Abenteuers. Hinten sind drei Fenster im ersten Stock, die nach dem Hofe gehen. Sie sind stets geschlossen, aber reinlich gehalten. Ich sehe auch häufig Rauch aus dem Schornstein steigen. Es muss also jemand dort wohnen. Ich bin jedoch meiner Sache nicht ganz sicher, denn die Häuser sind so dicht aneinander gedrängt, dass es schwer zu sagen ist, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Die Freunde gingen eine Zeit lang stillschweigend weiter. Enfield, sagte Herr Utterson plötzlich, das ist ein ausgezeichneter Grundsatz. Ja, ich glaube es auch, erwiderte Enfield. Doch, fuhr der Advokat fort, möchte ich eine Frage an dich stellen. Wie heißt der Mann, der das kleine Mädchen niedergetreten hat? Ich sehe keinen Grund, sagte Enfield, dir das zu verheimlichen. Sein Name ist Hyde. Hm, sagte Herr Utterson. Wie sieht er denn aus? Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Es ist etwas ganz Befremdliches in seiner Erscheinung, etwas Unheimliches, Furchtbares. Er muss verwachsen sein, wenigstens macht er den Eindruck. Man kann aber nicht sehen, wo. Er ist ein merkwürdig aussehender Mensch, und doch kann ich dir nicht sagen, was mir an ihm auffällt. Es ist eine verkehrte Geschichte von Anfang bis Ende. Ich kann ihn dir nicht beschreiben, und doch sehe ich ihn in diesem Augenblick deutlich vor mir. Herr Utterson ging wieder eine Zeit lang stillschweigend dahin, augenscheinlich in tiefes Nachdenken versunken. »Du bist also ganz sicher«, sagte er endlich, »dass der Mann einen Schlüssel hatte.« »Mein liebster Utterson«, begann Enfield fast ärgerlich. »Ja, ja«, unterbrach ihn Utterson, »ich kann mir wohl denken, dass dir meine Fragen seltsam erscheinen. Siehst du, Richard«, ich frage dich eben nicht nach dem Namen desjenigen, der den Scheck unterschrieben hat, weil ich diesen Namen schon kenne. Die Geschichte hat mich mehr betroffen, als du glaubst. Und deshalb bitte ich dich, wenn du in irgendeinem Punkte deiner Erzählung nicht ganz genau gewesen bist, so lass es mich jetzt wissen. Du hättest mir das vorher sagen sollen, sagte der andere verstimmt. Ich weiß jedoch, dass ich dir alles mit ziemlicher Genauigkeit erzählt habe. Der Kerl hatte einen Schlüssel und hat ihn heute noch. Ich habe erst vor einigen Tagen gesehen, wie er die Tür aufschloss. Herr Utterson seufzte tief, sagte aber kein Wort. Ich habe heute wieder eine Lektion erhalten, sagte Enfield. Ich schäme mich fast meiner Schwätzerei. Utterson, wir wollen uns vornehmen, nie wieder von dieser Geschichte zu sprechen. Nie wieder, sagte Utterson. Sie reichten sich die Hände und dann trennten sie sich.